Weißt du was? Ich begleite dich nach Hause. Wenn du schon selbst sagst, dass du dich schwach fühlst. Und deine Gäste? Wer ist der mit dem gelockten Haar, der soeben zu uns herausschaute? Der? Weiß der Teufel, wer der ist. Wahrscheinlich ein Bekannter meines Onkels. Aber vielleicht ist er auch uneingeladen gekommen. Ich lasse den Onkel bei den Gästen. Er ist ein prächtiger Mensch. Schade, dass du ihn jetzt nicht kennenlernen kannst. Im Übrigen, hol sie alle, der Teufel. Jetzt haben sie keine Zeit, an mich zu denken. Und ich muss frische Luft schnappen. Du bist mir sehr gelegen gekommen. Noch 2 Minuten und ich hätte mich mit ihnen geprügelt, bei Gott. Sie fantasieren so ein Zeug zusammen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie weit der Mensch sich dabei verrennen kann. Übrigens, warum sollst du dir das nicht vorstellen können? Wir tun's doch selbst. Also, mögen sie jetzt fantasieren, dafür werden sie später nicht mehr tun. Warte, setz dich einen Augenblick. Ich rufe nur Sosimov heraus. Sosimov trat gespannt auf Raskolnikow zu. Man merkte ihm eine besondere Neugier an, aber sein Gesicht hellte sich bald auf. »Gleich ins Bett und schlafen«, sagte er, nachdem er, so gut es ging, den Kranken untersucht hatte. »Und zur Nacht wäre noch etwas einzunehmen. Werden Sie es tun? Ich habe schon vorhin etwas für Sie vorbereitet. Ein Pülverchen.« »Meinetwegen auch 2«, antwortete Raskolnikow. Und das Pulver wurde sofort eingenommen. »Es ist sehr gut, dass du ihn begleitest«, sagte Sosimov zu Rasumichin. »Wie es morgen sein wird, werden wir sehen. Heute ist es nicht übel mit ihm. Eine bedeutende Besserung gegen vorhin. Man lernt doch sein Leben lang nicht aus.« »Weißt du, was Sosimov mir soeben noch zuflüsterte, bevor wir fortgingen?« platzte Rasumichin heraus, als sie auf die Straße traten. »Ich sag es dir ganz offen, denn sie sind Idioten. Sosimov bat mich nämlich, den ganzen Weg mit dir zu reden und dich zum Sprechen zu bringen und ihm dann nachher alles zu erzählen. Denn er hat die Idee, dass du verrückt seist oder nahe dran. Stell dir das bloß vor. Erstens bist du 3-mal klüger als er. Zweitens, wenn du nicht verrückt bist, kann es dir ganz egal sein, dass er so dummes Zeug im Kopf hat. Und drittens, dieser Fleischklumpen ist, obwohl doch Chirurg, neuerdings auf Geisteskrankheiten versessen. Und in Bezug auf dich hat ihn dein heutiges Gespräch mit Samjotow endgültig davon überzeugt. Hat dir Samjotow alles erzählt? Ja, alles. Und es ist sehr gut, dass er es erzählt hat. Jetzt habe ich alles begriffen. Und Samjotow hat's auch begriffen. Nun ja, mit einem Wort, Rodja, die Sache ist die. Ich bin jetzt ein bisschen betrunken, aber das macht nichts.